SWR 2 Dschungel. Am Mikrofon Beatrix Gillmann. Jedes Jahr im November veranstaltet die Akademie der Künste in Berlin den Plopp-Wettbewerb. Alle hörkunstbegeisterten Laien, semiprofessionellen und professionellen Hörspielmacher können dazu eigene Produktionen einreichen, die noch nicht gesendet wurden. Im vergangenen Jahr hat die Autorin und Regisseurin Antje Vohwinkel aus 139 Einreichungen eine Auswahl von 10 getroffen, die vor Publikum vorgestellt wurden. Aus diesen 10 haben wir wiederum 4 ausgewählt, die wir in 14-tägigem Abstand präsentieren. Oxymoron von Michael Fersch macht den Anfang. Ist da wer? Oh Mann, dieser Weg ist einsam, dunkel, ungastlich. Zum Fürchten. Naja, ich fühle mich fast einsam. Die wollten dort aufgetürmte. Nur nicht regnen. Hey, dort vorne. Ich glaube, da kommt jemand. Ja, das sieht aus wie eine Frau. Komisch. Hier in dieser Dunkelheit eine Frau? nee. Damit habe ich nicht gerechnet. Ob sie das erwartet? Jemanden treffen hier? Mitten in der Nacht? Ich meine, mit wem kann sie schon rechnen hier? Die wird sich bestimmt Gedanken machen, wenn sie hier jemanden begegnet. Ich meine, normalerweise, wenn sie einem Mann begegnet und es ist dunkel, dann kommt sie bestimmt auf Gedanken. Die wird sich bestimmt denken, dass ich... Ach, am besten ich grüße sie gleich, sodass sie keine Angst hat. Sodass sie gleich weiß, dass sie mir vertrauen kann. So. Ja. Aber wie verdammt? Wie soll ich das machen? Guten Abend! Nein, es ist nicht Abend. Es ist doch Nacht. Tiefe Nacht sogar. Also, jetzt überleg dir doch was. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich konnte. Gute Nacht! Ich bin harmlos. Das ist totaler Quatsch. Also, Blödsinn. Ich muss so was anderes überlegen. Ja. Hallo. Wir kennen uns zwar nicht, aber ich bin wie ein Freund. Ach, nein, das macht mich erst recht verdächtig. Die kommt ja immer näher. Du bist doch sonst nicht auf den Mund gefallen. Scheiße. Mir fällt nichts ein. Nee. Was soll das überhaupt? Ist doch scheißegal. Ich meine, ich ignoriere sie einfach. Genau. Ich gucke einfach nur nach rechts. Einfach nur nach rechts. Ich tue einfach so, als ob ich sie nicht sehe. Ja, ich sehe sie nicht. Ich gucke einfach nur nach rechts. Ich sehe sie einfach nicht. Einfach nur nach rechts. Ich sehe sie nicht. Schau mich nicht so an. Was? Ich hab doch... Lassen Sie das. Ich wollte doch überhaupt nicht... Nicht nochmal. Was denn? Nee. Wie bitte? Ich möchte mich nicht länger aufhalten. Nein. Was? Bitte. Hey... Nicht. Was? Nein. Ich mache noch gar nichts. Lassen Sie los. Ich stehe mindestens 2 Meter entfernt. Loslassen! Ich berühre es nicht mal. Hilfe! Hey, ich mache noch gar nichts. Ich mache nichts. Aufhören! Hilfe! Aufhören! Aufhören! Aufhören! Verdammt! Das kann doch jeder hören. Da werde ich ja sofort verdächtigt. Wenn da jemand ist, ja, glaubst du, der kapiert das, dass du spinnst? Nee. Der nimmt den nächsten Ast und zieht ihn mir über. Und dann hast du 2 Opfer. Ein Mann zum Mörder gemacht und den nächsten durch den ersten getötet. Du blöde Kuh. Aha, du bist ein Feige. Was soll denn das? Halt doch dein Maul. Schisser. Was willst du überhaupt, du? Ich kann noch anders, ja? Gib nicht so an, du Hühnerbrust. Gleich passiert was, ja? Ich pack dich, ja? Ich werd dich... Oh, Moment. Das tut mir jetzt aber leid. Was? Das ist mir jetzt aber peinlich. Was? Ich glaube, ich habe sie verwechselt. Was verwechselt? Ja, genau, ich... Wieso? Das tut mir leid. Gute Nacht. Gute Nacht? Vollmond? Nee, der ist nicht ganz rund. Ich glaube, der nimmt ab. Obwohl, wie war das nochmal? A oder Z? Das könnte ein A sein. Also nimmt er doch ab. Er nimmt ab. Okay. ist das denn? Was ist denn das? Bin ich froh, dass du vorbeikommst. So selten kommt jemand hier entlang. Wieso? Was willst du denn? Ja, weißt du, nachts ist kaum Verkehr. Hast du Zeit? Warum? Ja, weil hier selten jemand Zeit hat. Überhaupt hat nachts kaum jemand Zeit. Alle schlafen. Und wenn dann doch einer nachts unterwegs ist, dann ist er in Eile. Wie kommst du darauf? Das ist so. Wer nachts reist, will schnell reisen, ist doch klar. Sonst würde er am Tag reisen. Nachts reisen kostet schließlich Schlaf. Und wer opfert schon für nichts den Schlaf? Niemand. Nur, wenn er es eilig hat. Ja, also ich hab's nicht eilig. Wäre schön. Was? Wenn du Zeit hast. Aber ich hab doch Zeit. Ich habe keine. Und das ist mein Problem. Wieso? Wo musst du denn hin? Nirgends. Ich reise nicht. Ich suche. So siehst du gar nicht aus. Doch, doch. Ich suche den Schlüssel. Aha. Das solltest du aber wissen. Ist doch dein Schlüssel. Meiner? Nee, ich suche keinen. Hab ich bemerkt. Warum tust du das nicht? Weil ich keinen vermisse. Du solltest ihn aber vermissen. Ich vermiss keinen. Wenn du ihn verlierst, solltest du ihn vermissen. Ich hab ihn nie verloren. Ach komm. Er ist in meiner Tasche. Das ist doch absurd. In der Tasche? Absurd. Wo sonst? Ja, keine Ahnung. Na, dann kann er doch in meiner Tasche sein. Ja, überhaupt, du redest einen Unsinn. Das ist richtig unlogisch. Du, ich kann sehr gut kombinieren, weißt du? Und logisch denken, da entdeckt man deine Lügen, ja? Moment mal, da kommt jemand. Was? Bist du nachzukommen? Ach, du bist es. Genau. Hey, sag mal, du stehst hier nur rum. Du suchst ja gar nicht. Doch. Steh nicht so dumm rum. Du weißt doch, wie wichtig es ist. Ja, ich weiß doch. Ja, weil du gar nicht am Suchen bist. Seinen scheiß Schlüssel finden wir schon. Ja, hoffentlich. Hey, suchst du etwa auch meinen Schlüssel? Ja, natürlich. Das klingt im ersten Moment sehr nett und hilfsbereit. Ja, ist es auch. Ja, ist es auch. Ja, aber genauer betrachtet ist es bedrohlich. Weil ich ja noch gar nichts vermisse. Aber sicher, sicher doch. Doch, doch. Sieh mal. Ja, vielleicht finden wir ihn gleich. Vielleicht wird es keine schwere Suche. Ja, das glaube ich aber schon. Wenn nichts verloren ist, kann es schwer gefunden werden. Oder? Du hast nicht den Überblick wie wir. Lass dich anleiten. Das geht am schnellsten. Ja. Moment. Am besten, du suchst dort hinten, dort im Gebüsch. Ja, und da vielleicht. Und du, mein Freund, du suchst dort. Da? Genau. Und ich such da. Okay. Okay. Okay. Vielleicht habe ich ja was verloren. Aber dann würde ich keine Hilfe wollen. Vor allem nicht von euch. Ohne uns wüsstest du nicht einmal, dass du etwas suchen musst. Du solltest dankbarer sein. Ja, aber das wäre doch meine Sache. Außerdem kann ich euch nicht vertrauen. Ihr seid mir nicht ganz geheuer, ehrlich gesagt. Ihr lauert mir hier auf in Nacht und Einsamkeit. Und ich kenne euch nicht. Ja, und wenn ihr dann einen Schlüssel findet, den ich ja gar nicht verloren habe, aber angenommen, dann könnte ich ja doch gar nicht sicher sein, dass ihr ihn mir zurückgebt. Falsch. Du irrst dich. Du täuschst dich in uns. So sind wir nicht. So seid ihr nicht. Ich weiß aber nichts über euch. Ich weiß nicht, wie ihr seid. Vielleicht geht es gar nicht um meinen Schlüssel. Vielleicht habt ihr ganz andere Ziele. Der Schlüssel ist nur ein Vorwand. Soll freundlich klingen und hält mich auf. Aber dahinter steckt eine Falle. Ja, genau. Eine Falle. Ein Vorwand, dass ich euch in blindem Vertrauen beim Wühlen im Gestrüpp den nackten, ungeschützten Rücken kehre. Welche Tat plant ihr? Ihr Komiker, Gauner, Räuber, Diebe, Gesinde, Schlitzer, Schlechter! Schlitz doch! Na los, dann kommt doch! Schlitz doch! Na los! Dann kommt doch! Und schlitz da los! Thank you. Und jetzt? Tja. Sollen wir? Okay. Die Bäume da. Oh mein Gott, sind die hoch. Das kann ich nicht ausstehen, wenn die immer solche langen Äste haben. Das erinnert mich immer an Arme. Man geht immer unten durch und wenn es Arme wären, bräuchten sie sich nur zu neigen und zuzugreifen. Oder einen zu schlagen. Als ob sich was bewegt. Nee, Quatsch. Was soll sich bewegen hier? Das sind doch sowieso nur. Ich habe Angst. Okay, ich habe Angst. Ja, klar. Klar habe ich Angst vor den Bäumen. Deswegen brauchen sie sich noch lange nicht bewegen. Das gibt's doch nicht. Wieso? Das könnte auch ein bisschen leiser knistern. Hey, hört ihr, ollen Bäume? Ich habe keine Angst, ja? Das hilft vielleicht. Die können doch sowieso nur rumstehen, diese Bäume. Die, ich meine, dämlich sind die doch, dass sie nur so rumstehen können. Die sind doch schon länger auf dieser Erde als wir. Von der Evolution begünstigt. Zuerst entwickelt. Kann immer noch nicht gehen. Guck dir nur diese Äste an. Sowas von fett. Besonders unten gehen die auseinander wie Fettbatzen. Wie Fettbatzen. Sowas von fett. Du Scheißbaum, du. Du Scheißbaum. Verdammter Kackbaum, du! Na weh, du bewegst dich! Du Scheißbaum, du! Du, ich hab keine Angst vor dir, ja? Du Scheißbaum! Du, ich hab keine Angst vor dir! Du Scheißbaum! Ich hab keine Angst! Du Kackbaum, ich hab keine Angst vor dir! Du Scheißbaum! Ich hab keine Angst vor dir! Ich hab keine Angst! Nicht so schnell. Komm mal her. Ich? Schau dir das mal an. Was? Na das und das und das hier und da. Ja und? Schweinerei, so kann es doch nicht bleiben. Das ganze Gestrüpp, die wuchernden Äste. Ach so, das meinen Sie. Ja, das gefällt mir auch nicht. Soll's auch nicht. Warum machen Sie es nicht weg? Ja, genau. Gute Idee. Naja, ich laufe hier nicht oft. Nur wenn es sein muss. Nicht gerade vorbildlich. Sie sollten Ihren Aufgabenbereich besser kontrollieren. Nee, das ist nicht meine Aufgabe. Wessen Aufgabe soll es denn sonst sein? Meine etwa? Es gibt nur einen Zuständigen. Ja, bestimmt. Ja, ich bin's nicht. Doch, Ihre Arbeit. Wieso denn meine? Die Pflege der Bäume gehört dazu. Pflege ich? Aufgabe des Gärtners. Na, dann lassen Sie mich doch in Ruhe. Ich bin kein Gärtner. Ja, jetzt kommen Sie mir doch nicht so. Ich habe Sie erwischt. Sie waren nicht sehr ordentlich. In Ordnung vergessen. Aber hören Sie doch mit diesen Lügen auf. Das macht es doch noch viel schlimmer. Ich bin kein Gärtner. Jetzt reicht's mir aber verdammt nochmal. Was wollen Sie denn sonst sein? Ja, wer soll hier nachts durchlaufen, außer dem Gärtner? Ja, aber ich... Außerdem waren wir hier verabredet. Ich bin der Kontrolleur. Der neue Kontrolleur. Sie haben sich ja schön eingeführt. Ich bin nicht zufrieden. Herr Kontrolleur. Ich bin nicht zufrieden. Herr Kontrolleur, ich bin sicher nicht der Gärtner. Sicher? Ich hasse Bäume. Das hätten Sie sich vorher überlegen müssen. Wenn Sie nicht sofort Ihr Werkzeug holen, lasse ich Sie einsperren. Verstanden? Oder soll ich dir gleich den Kopf abhacken? Nein, ich... Na, komm her, komm. Gehen Sie weg. Komm, komm her, ich hack ihn dir ab. Nein, ich gehe ja schon. Ich hack ihn ab. Ich gehe schon. Ich hack ihn ab. Ich gehe ja schon. Ich hack ihn ab. Ich gehe ja schon. Wir wollen kurze Äste. Ja, ich gehe schon. Kurze Äste. Das ist gerade mit dem Tieren grob. Maximal 2 Kümmungen. Maximal 2 Abzweigungen pro Ast. Gern auch weniger. Mit Ausdruck des Aufstammes. Aber gemütlich aus. So warm. Naja, aber ganz schön dicht am Waldrand. Wie so das warme Licht auf die dunklen Zweige fällt. Ja, da ist bestimmt Feuer drin. Vielleicht sogar Essen über einem offenen Kamin und so. Eine Schale Tee. Das sieht richtig gemütlich aus. Also, da muss ich mal reingucken. Ja, halt einfach mal durchs Fenster schauen. Oh Mann. Von wegen gemütlich. Lauter Gartenzeug. Eine Hake, eine Schaufel und da eine Mistgabel. Ja. Licht brennt zwar, aber es scheint wohl keiner da zu sein. Ach Scheiße, was ist das denn? Eine Gartenschere? Aber viel zu groß. Ich meine, wie soll man denn damit... Was soll man denn damit... Hey, Schlüssel hergeben! Hey, wo kommst du denn her? Ich muss da rein. Ja, und? Quatsch nicht so einen Scheiß. Du, das ist nicht mein Haus. Red nicht so viel. Gib schon her. Das ist nicht mein Haus. Schnell den Schlüssel. Ich hab keinen. Schlüssel. Ich hab keinen. Na dann ist auf... Offen... Wieso? Hey... Du bist aber ganz schön unfreundlich, du. Außerdem, wieso soll offen sein, wenn ich keinen Schlüssel habe? Ja, Ja, und selbst wenn, kannst du nicht einfach reingehen. Du kannst nicht einfach in ein fremdes Haus, nur weil die Tür offen ist. Scheiße, doch zu. Siehste. Gib endlich den scheiß Schlüssel her. Du weißt doch, dass ich keinen Schlüssel hab. Verloren, stimmt's? Verloren. Du verdammter Idiot. Das hasse ich. Verdammt, Idiot. Ich glaub, du hörst Schlechtes. Das ist doch nicht mein Haus, verstehste? Ich verstehe das einfach nicht. Das ist doch so unhöflich, ständig nach diesem Schlüssel zu fragen. Der ist sowieso nur in deiner Fantasie. Du stellst dir das nur vor. Im Kopf. Was machst du denn jetzt? Hör doch auf, du Spinner. Da ist doch sowieso nur Gartenwerkzeug drin. Was willst du denn damit? Was willst du denn da? Hör auf, du machst die Tür kaputt. Sag, was spinnst du? Hey, komm her. Jetzt ist auf. Komm doch rein. Dann komm her. Ich hab aufgemacht. Komm doch. Also damit will ich nichts zu tun haben. Wer weiß, was er damit vorhat. Mit der Gartenschere. Da ist er nichts mehr sicher. Ich meine, einfach aufgebrochen und reinmarschiert. Scheiße. Nee, so ein Spinner. Mit Gartenschere und Hake. Mit Gartenschere und Hake. Mit Gartenschere und Hake. Dort liegt was. Was kann das sein? Das glänzt so komisch. Bestimmt ist es sowieso nur Abfall. Was sonst? Ja, aber vielleicht liegt es absichtlich da, dass es jemand findet. Aber nee. Das wäre mir dann verdächtig, sowas. Das würde ich gar nicht aufheben. Naja, ist bestimmt irgendein unnützes Zeug. Abfall. Weggeschmissen, um im Dreck zu verrotten. Und wenn jemand was verloren hat, ja, dann müsste man es mitnehmen und ich meine, behalten kann man es nicht, weil, ja, wenn man selbst was verloren hat und so, ach, aber da hat man nur Ärger. Am besten man lässt die Finger davon. Nur mal kurz ansehen. Kurz ansehen. Ein Schlüssel. Komisch. Komisch. Oxymoron, eine Autorenproduktion von Michael Fersch. Mit Jan Bischoff, Sonja Schaff, Tomek Jacek, Michael Völkel, Norbert Berthaud, Gottfried Thoma, Michael Fersch und Andreas Stiller.